Am 26. November fand in allen Orten Südkoreas wie Seoul die 5. gesamtnationale Volksaktion für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye im großen Umfang statt. Darüber berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitungen New York Times und Wall Street Journal in den USA, die französische Nachrichtenagentur AFP, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepage Xinwenwang in China und die Zeitungen Asahi Shimbun und Mainichi Shimbun und die Nachrichtenagentur Kyodo in Japan.